الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأظهر دينه على الدين كله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister im Islam, ich möchte euch heute über einen Spion berichten, der seine Religion wegen ein paar Euro verkauft hat, der es akzeptierte, alles Erniedrige, anstatt mit der Ehre des Islam zu leben. Zur Vorgeschichte von diesem Abtrünnigen, liebe Geschwister: Er nannte sich Murat, kommt ursprünglich aus der Türkei, dunkle Haut, große Augen, ca. 1,74 Meter oder 75 cm groß, Mitte 30 alt, ich denke 35, 36 oder 37, schwarz-graue Haare. Er hat einen gekrümmten Rücken und auch Rauche und trug immer eine rote und blaue Jacke. Mal sagte er, ist ein bisschen auch dick, mal sagte er, dass er aus Dortmund kommt, mal aus Dienstlagen, mal aus Duisburg, mal aus Leverkusen, wissen wir nicht genau. Fährt allerdings einen grauen Toyota mit Leverkusener Kennzeichen. Vor circa ein Jahr hat angefangen, uns zu besuchen. War fast jedes Seminar dabei. Fast jedes Seminar dabei gewesen. Und oft bei Freitagspredigt. Bei Khutbah oft dort gewesen, aber Khutbah natürlich meinen wir Jumu'ah. Und weil der Khutbah war er nie am Anfang des Khutbah anwesend. Immer am Ende des Khutbah oder sogar viel später, nachdem der Khutbah schon fertig war, nachdem wir schon gebetet haben, ist er in der Moschee reingekommen. Bei dem Unterricht im Seminar habe ich diesen Mann kaum wach gesehen. Der war fast immer am Schlafen. Bei jedem Unterricht, den ich gehalten habe, bei jedem Sitzung, der er dabei war, fast immer am Schlafen gewesen. Aber nach dem Sitzung, am Ende der Sitzung oder nach dem Sitzung, war er wieder immer wach und hat er über bestimmte Themen versucht zu sprechen. Obwohl ich oft gesagt habe, wir wollen nicht in der Moschee und allgemein über bestimmte Themen sprechen. Wir wollen uns zurückhalten und nicht über dieses Thema sprechen und so weiter und so fort. Wir wollen unsere Aqida lernen. Wir bringen den Menschen Wala al-Bara, den Tawhid bei, und sie werden natürlich selber den Wahrheit sehen und den Unwahrheit auch natürlich sehen und so weiter und so fort. Wollten wir nicht und wollen wir auch nicht über bestimmte Themen und über bestimmte Gruppen sprechen und so weiter und so fort. Aber der hat versucht und oft hat er über bestimmte Personen gesprochen. Der so und so ist dafür, für diese Gruppe, und der so und so ist gegen diese Gruppe. Der so und so machte Takfir auf dich, sagte oft mir und so weiter und so fort. Der hat oft gelogen, weil ich habe den zwei Personen getroffen, der gesagt hat, dass die beide auf mich Takfir machen und die Rulu gefahren sind. Als ich den beiden getroffen habe, haben gesagt, nein, Wallahi Sheikh, wir machen keine Takfir auf dich. Und die haben dann wieder angefangen, wieder den Moschee zu besuchen und so weiter und so fort. Und die hatten bestimmte private Gründe, wo sie den Moschee nicht besuchen könnten. Der hat das als eine Chance genommen, das auszunutzen. Und hat er, wie gesagt, dass diese zwei Brüder auf die Steckfir machen und so weiter und so fort. Und der hat speziell über zwei Personen geredet. Der eine kommt aus Dortmund und der andere aus Duisburg. Und die beiden Personen hatten im gleichen Tag auch Razzia mit uns. Ja, im gleichen Tag. Sogar bei dem letzten Beschreibung oder dieses Beschluss waren diese beide auch Grund, dass bei mir auch Razzia gemacht wird und so weiter. Obwohl ich mit einer keinen Kontakt habe und der andere auch seit langem seinen Kontakt mit uns gebrochen hat. Weil, wie ich mitbekommen habe, leider auch im Rulu gefallen. Auf jeden Fall, der hat immer dieses Thema aufgemacht. und hat sogar manchmal über Anschläge gesprochen, obwohl es wir verboten haben, über dieses Thema in der Moschee und allgemein darüber gesprochen wird. Aber der wollte halt etwas bekommen, um sein Geld zu verdienen. Um das Geld, was er bekommt, das es zu verdienen und so weiter und so fort. Weil es kann nicht sein, dass eine Spione kommt und ein Jahr lang mit uns bleibt und er hat nichts gebracht, womit eine Person verhaftet wird. Womit eine Person verhaftet wird und Probleme bekommen wird und so weiter und so fort. Deswegen hat er oft gelogen. Er hat Sachen erzählt, was bei Allah nicht stimmt. Viele Lüge hat er erwähnt. Ja, also bei unserem Durchsuchungsbefehl steht viele Dinge, der er gesagt hat. Und der ist der Einzige, der in bestimmte Themen zum Beispiel mitbekommen hat oder geredet hat oder gehört hat, zum Beispiel bei zwei Brüdern. Er war der Einzige, der mit denen war, als sie zum einen Tankstelle gefahren sind und so weiter und so fort. Und er hat sogar das erwähnt, dass wir zu den Tankstelle so und so gefahren sind und dort angehalten haben. Und dann haben wir das gemacht und der hat mit dem sich getroffen und so weiter und so fort. Und hat noch dazu viele Dinge, viele Lüge erzählt und so weiter. Und er war eine hinterhältige Person, der geht zu den Personen so und so, sagt, guck mal, der Bruder hat mir schon erzählt, ne, dass du derjenige bist, der das aufschreibt zum Beispiel oder das macht und so weiter und so fort. Oft haben wir ihn bei dem Lüge erwischt, dieser Typ. Also da war einer der dummste Spione sozusagen, der in der Abtrünnigkeit gefallen ist. Nachdem natürlich er gemerkt hat, dass die manche Brüder schon komisches Gefühl hatten bei ihm und so weiter und so fort. Und der Druck vielleicht auch von den Staaten und so weiter. Unbedingt, der letzte Zeit war er sehr aktiv und unbedingt wollte über bestimmte Themen sprechen. Besonderes zum Beispiel wollte über den Anstieg und viele anderen Dinge zum Beispiel zu sprechen. Und wollte unbedingt den Personen so und so treffen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, nachdem ein Bruder gemerkt hat, natürlich, subhanallah, ein Bruder hat ein Spiel mit ihm gespielt, obwohl er sich in Gefahr gebracht hat. Aber um rauszubekommen, ob diese Person hundertprozentig eine Spione ist oder er vermutet oder anderen vermuten, das und so weiter und so fort. Deswegen hat er, der Bruder, leider hat nicht mit uns darüber gesprochen, aber wie gesagt, er hat ein Spiel gespielt, um nur dieses Person herauszubekommen, ob das wirklich eine Spione ist, obwohl natürlich der Bruder und wir auch nichts zu verstecken hatten und der Staat weiß das genau, sonst hätten sie uns sofort sozusagen verhaftet. Sie wissen, dass wir nichts verstecken haben. Der einzige Grund war, dass wir in der letzten Zeit sehr aktiv waren bei dem Da'wah und wir waren der Einzige, der Seminaren noch gemacht haben und so weiter und so fort. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die zu den reinen Tawhid gerufen haben, ohne zu übertreiben, ohne zu untertreiben und so weiter und so fort. Und das war natürlich nicht gut für den Staat und so weiter. Deswegen wollten sie den Da'wah stoppen und damit es keine Vorträge und so weiter und so fort statt finden wird. Wie gesagt, der hat viele Lüge über den vielen Brüdern und über mich auch natürlich erzählt und so weiter. Und nachdem er vor dem Razzia, obwohl er Geld schon von dem Staat bekommt, dieser Kafir, dieser Murtad, hat er noch viel Geld von den Brüdern ausgeliehen. Ja, von den Brüdern ausgeliehen. Hat von einem 500, von den anderen 400, von den anderen 1500, 800, 200 und so weiter und so fort. Der hat viele Brüder abgezogen, sozusagen. Ja, also der hat viele Brüder darum gebetet, dass ihm Geld leihen und so weiter und so fort. Dann ist er dann halt abgehauen. So, ich möchte nicht detailliert über alles sprechen, liebe Geschwister, damit ich nicht viel von eurer Zeit nehme. Aber wichtig ist, dass er wisst jetzt, wie diese Person aussieht, wie zumindest, yani, wie er sich genannt hat, yani Murad, er wisst seinen Namen und so weiter und so fort. Und dieser Typ, yani, rufen wir ihm natürlich zum Tauba, dass er zu Allah tabaraka wa ta'ala's Religion zurückkehrt, bevor er auf diese Kufr stirbt. Denn er hat das Dunya verloren und wenn er so stirbt, wird er ohne Zweifel den Akhira verlieren. Und damit ihr bi'idhnillahi ta'ala diese Audio weiterleitet, es kann sein, ich vermute, dass dieser Typ ist irgendwo anderes vielleicht am Spionieren oder versucht, dem manchen Brudern in Gefahr zu bringen. Oder ich vermute, dass er in der Türkei ist und deswegen diejenigen, die in der Türkei sind, die Brüder in der Türkei sind und die meine Audio hören, sollen unbedingt den Audio übersetzen oder versuchen, bi'idhnillahi ta'ala, den Typ yani, zu beschreiben, damit diese Brüder halt wissen, dass dieser Kafir, dieser Murtad, Lügner ist und er versucht halt nur Unheil zu stiften und Probleme zu machen und manche Brüder in Gefahr zu bringen. Und Wallahi, liebe Geschwister, der ist ein Lügner. Der hat viele Sachen erzählt, was nicht stimmt, was überhaupt nicht gesagt wurde oder gemacht wurde oder dass es überhaupt nicht in der Frage gekommen ist und so weiter und so fort. Nur um sein Geld zu verdienen, nur damit er zu dem Staat geht und sagt, ja, hier, ich habe was in der Hand und so weiter und so fort. Und er war oft, yani, also er war oft bei uns in letzter Zeit, wie gesagt, und jedes Mal 1-2 Stunden war er weg. Ja, immer 1-2 Stunden war er weg, um natürlich den Kuffar zu berichten, was gesagt wird und was nicht gesagt wird. Und noch dazu viele anderen Dinge selber zugefügt, was natürlich nicht stimmt. So, liebe Geschwister, ich habe noch eine Nasiha an meinem Geschwister, dass sie allgemein vorsichtig sein sollen, über bestimmte Themen zu sprechen. Ja, und über bestimmte Themen zu sprechen. Subhanallah, 2 Brüder kamen mit diesem Typ. Der hat immer 2 Brüder mitgebracht, yani oft eigentlich diese 2 Brüder mitgebracht. Und dieser Bruder oft hat Razzia gehabt. Und oft hat er Probleme bekommen. Der Bruder vielleicht weiß er immer noch nicht, dass dieser Typ der Spione war. Dass dieser Typ alles über ihn gesagt hat und über ihn berichtet hat und so weiter und so fort. Vielleicht, Allahu Alam, wie viele Lüge er noch dazu zugefügt hat, um Geld zu bekommen, um Geld zu verdienen. So, liebe Geschwister, seid einfach vorsichtig. Sprecht nicht über empfindliche Themen. Redet über bestimmte Themen gar nicht. Es könnte sein, dass er was Gutes meint. Und dass er über ein Thema gut spricht, zum Beispiel. Oder er sagt etwas, wird falsch interpretiert und da werdet ihr in Schwierigkeit kommen und werdet ihr Probleme haben. Deswegen haltet euch raus von bestimmten Themen. Allgemein, ja, lebt euer Leben und versucht, bi'idhnillahi ta'ala, eure Religion zu praktizieren, die Muslimen beizustehen, die Wala zu den Muslimen haben und die Bara von den Muschikin haben, versucht eure Religion zu verbreiten und jeder halt soll versuchen, für seine Akhira etwas zu tun und jeder soll es versuchen, seinen Kontakt mit Allah tabaraka wa ta'ala yani gut zu machen sozusagen und jeder soll versuchen, das zu lernen, was haram ist, was halal ist. Jeder versuchen, den Tauhid zu lernen und sich von den Schirk zu entfernen und sich um seine Familie zu kümmern, deren Zukunft zu sichern sozusagen, indem sie auf Islam aufwachsen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, seid vorsichtig, barakallahu fikum. Und da gab es natürlich eine Frau, die auch bei den Schwestern war, die ist auch verschwunden. Natürlich, wie dieser Typ ist auch verschwunden. Und Allah alam, wie viele Spionen, wie viele Leute noch da kommen und so weiter und noch über bestimmte Themen sprechen, obwohl wir sagen, wir wollen nicht über dieses Thema sprechen. Wie gesagt, liebe Geschwister, die machen es absichtlich, die sprechen über bestimmte Themen, um euch in Gefahr zu bringen, um euch Probleme zu machen. Deswegen, barakallahu fikum, verbreitet den Audio und versucht inshallah vielleicht einen Text zu schreiben, diesen Typ zu beschreiben. Leider, wir haben kein Foto von ihm. Wir versuchen vielleicht, ja, finden wir von den Brüdern aus in Nordrhein-Westfalen, und damit wir inshallah den Foto auch, ja, verbreiten, damit die Brüder überall, ja, besonders, wie gesagt, ich denke mal, ich vermute, dass er nach Türkei abgehauen ist und vielleicht jetzt versucht, er dort eine Fitna zu machen, die Brüder in Schwierigkeit zu bringen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Abtrünniger, möge subhanahu wa ta'ala diese Abtrünniger vernichten. Ja, möge subhanahu wa ta'ala alle, die damit zufrieden sind, als Erniedriger zu leben, anstatt mit der Ehre des Islam zu leben, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen von uns entfernen, uns von deren Übel bewahren. Möge subhanahu wa ta'ala jeder, der den Islam und die Muslimen nutzen möchte, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm beistehen und ihm helfen. Und jeder, der den Islam und den Muslimen Schaden zufügen möchte, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm von uns entfernen und ihn vernichten.